Tora, wann geht es bei dir? Heute und morgen nicht. Aber vielleicht geht es morgen Abend. Also gut, morgen Abend.